den Feind meines Volkes. Ich bin der Grimm gegen das Feige. Ich bin die geballte Manneskraft. Das Empfindliche ist abgelöst durch Kraft. Du müsstest sein wie ich. Auserwählt zu Weltherrschaft. Sehr grand. Sehr grand. Der Mensch wird. Der Wille zur Menschenneuschöpfung. Hier kommt das zum Durchbruch, was das ganze Volk erschüttert, innerlich umbricht und neu schafft. J'adore les têtes. In unserem ganzen Streben. Wir waren Kameraden. Wir waren praktisch Romantiker. Töten. Wir wollten keinen Krieg. Über dem Einzelnen wieder das Allgemeingültige. Ich hasse den Feind meines Volkes. Ich bin der Grimm gegen das Feige. Ich bin die geballte Manneskraft. Das Empfindliche ist abgelöst durch Kraft. Du müsstest sein wie ich. Aus der Welt zur Weltherrschaft. C'est grand. C'est grand.